Sesin ne oldu? Geçmiyorsun. Ya, başlar resmen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Heute machen wir inshallah mit Al-Bidaya wa Nihaya weiter. Letztes Mal haben wir über Mehdi gesprochen. Wir sind damit auch komplett fertig geworden. Und dieses Mal werden wir bi'idhnillah, weil das halt zusammenpasst, über dieses Thema, werden wir über Ad-Dajjal sprechen. Und in den nächsten Unterrichten werden wir auch weiterhin über Dajjal sprechen. Und danach werden wir über Isa ibn Maryam Alayhisselam sprechen, weil diese drei Sachen passen halt zusammen. Und wir sind anfangs die kleinen Zeichen durchgegangen, die auf den Tag des Gerichts hindeuten. Und wir werden jetzt über Dajjal sprechen, dann wie gesagt über Isa ibn Maryam Alayhisselam und dann über die großen Zeichen im Allgemeinen. Wieder hat das heute, was wir heute besprechen, hat wieder mit Aqida zu tun, weil das gehört zu unserer Aqida, dass wir an Dajjal glauben. An die Wahrhaftigkeit von ihm, also nicht, dass er wahrhaftig ist, sondern dass es halt tatsächlich passieren wird, dass er erscheinen wird. Und die Muslime haben sich wieder hier aufgeteilt, ja, in Leute, die übertrieben haben oder untertrieben haben oder einfach ins Extreme gegangen sind, dass sie selber interpretiert haben, was ist dieser Dajjal. Viele Muslime lehnen das ganz ab. Ja, lehnen das ganz ab, wie auch das Erscheinen von Isa a.s. lehnen sie auch völlig ab, also dass sie sagen, diese Sachen werden gar nicht passieren. Und andere sagen, Dajjal ist Fernsehen, TV ist Dajjal, ja, dass sie sagen, einäugig, auch der Fernseher wie ein Auge, weil wir wissen ja, Dajjal hat ein Auge, dass sie sagen, der Fernseher hat auch ein Auge, das ist Dajjal. Diese Sache ist natürlich falsch. Zunächst einmal muss man sagen, man kann Personen oder Dinge als Dajjal oder als Shaitan bezeichnen. Das haben die Gelehrten auch gemacht. Oft bei bestimmten Personen haben sie das gemacht, dass sie eine Person als Dajjal bezeichnet haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, nach mir wird es viele Dajjal geben. Ja? Oder 30 in einem Hadith. Aber einer ist der große Dajjal. Und das meinen wir hiermit. In diesem Unterricht sprechen wir über, oder in den nächsten Unterrichten, 2 bis 3, vielleicht 4, Allahu alam. Sprechen wir in den, über den großen Dajjal und nicht über Fernseher oder sowas. Ja? Jeder Muslim muss oder sollte über bestimmte Dinge in diesem Thema, in diesem Zusammenhang Bescheid wissen. Und jeder, der ein wenig Angst um sein Iman, um seinen Glauben hat, sollte über den Dajjal Bescheid wissen. Denn man muss sich im Klaren sein, jeder Muslim wird so auferweckt am Tag des Gerichts, wie er gestorben ist. Ja, die Sache im Islam wird danach gezählt, wie ihr Ende, wie ihr Abschluss war. Wenn das Ende gut war, so sagen wir bi'idhnillah, inshallah, wird dieser Muslim Gutes erleben am Tag des Gerichts. Aber wenn sein Ende schlecht war, so wird auch sein Ende oder sein nächstes Leben schlecht sein. Jetzt kann man sagen, was hat das mit Dajjal zu tun? Was hat das mit Dajjal zu tun, wenn wir sagen, die Abschluss von jeder Sache, wenn es gut ist, so wird das danach dann auch gut sein. Ganz einfach, denn wenn man Allah, wenn Allah jemanden von uns am Leben lässt, während der Dajjal erscheint, und wir unser ganzes Leben Islam praktiziert haben, und dann auf die Versuchungen von Dajjal reinfallen, so ist es möglich, dass wir dann als Kuffar sterben. Beziehungsweise wenn wir darauf reinfallen und seine Anhänger werden, sterben wir als Kuffar. Das heißt, es kann sein, dass wir unser ganzes Leben Islam praktizieren, Dajjal auftaucht, uns versucht mit seinen Versuchungen, wir auf ihn reinfallen und als Kuffar sterben. Deswegen müssen wir über ihn Bescheid wissen. Und es ist nicht nur, dass wir sagen, dass wir uns das anhören und sagen, boah, heftig, und das ist heftig und krass, und dass man sagt, boah, das wird voll heftig, sondern erstmal ist es eine Realität und zweitens eine Sache, was wir immer im Hinterkopf haben müssen, dass wir unseren Iman stärken, wenn er erscheint, dass wir Iman haben, dass wir ihm gegenüber treten können. Und man sollte sich niemals, niemals sicher fühlen um seine Religion. Man sollte sich niemals sicher fühlen um seine Religion. Das ist eine Regel, weil die Gelehrten fühlen sich nicht mal sicher um ihre Religion. Und wie können wir uns sicher fühlen um unsere Religion? Nur weil wir vielleicht 5-mal am Tag beten oder weil wir vielleicht an Vorträgen teilnehmen oder selber Vorträge vorbereiten oder sogar wenn wir unser ganzes Leben für Islam opfern, wie können wir sicher sein um unsere Religion? Wenn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte oder Angst darum hatte, ob er selber ein Munafiq ist. Ein Munafiq, die am untersten, am Grund der Hölle sind. Sogar er hatte Angst darum und er war kein Märchenerzähler, dass er, wir kennen das von vielen Leuten, die gut aussehen, die hübsch sind, die sagen, ah, ich sehe nicht gut aus und die wollen nur hören, nein, nein, du siehst gut aus. Omar ibn Khattab war nicht so einer, radiallahu anhu. Er hat das nicht gesagt, damit die Leute ihm sagen, nein, du bist doch Omar, der Prophet hat dir gesagt, du kommst in Jannah und du bist von den 10 Besten und so weiter und so fort. Nein, er hatte wirklich Angst, dass er ein Munafiq ist. Und wie können wir sicher sein um unsere Religion? Und hat Omar nicht sein Leben Tag und Nacht geopfert? Hat er. Und trotzdem hatte er Angst um seinen Dien. Und jeder muss um sein Ende besorgt sein. Jeder von uns, und in erster Stelle ich und dann ihr anderen, muss um sein Ende besorgt sein. Wir müssen wissen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, vom einäugigen Lügner vor dem Dajjal gewarnt hat. Es wird von Anas radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Propheten, der sein Umma nicht vor dem einäugigen Lügner gewarnt hat. Seht, er ist wahrlich einäugig und euer Herr ist nicht einäugig. Zwischen seinen Augen steht Kafir. Dieser Hadith ist bei Muslim und Bukhari. Jetzt kann man sagen, wie kann der Dajjal einäugig sein? Und gleichzeitig steht in dem Hadith, zwischen seinen Augen steht Kafir. Weil ein Auge, also er ist einäugig, aber das andere Auge ist nicht ganz weg, sondern es ist so kaputt, wie eine kaputte Weintraube sieht das aus. Ja, es ist defekt. Und dazwischen steht Kafir. Aber wir werden noch zu all diesen Sachen, bi'idhnillah, kommen. Wie gesagt, man sollte über Dajjal Bescheid wissen. Wo wird er auftauchen? Wo wird er hingehen? Wie schnell wird er sich bewegen? Wird er sich schnell, wird er sich langsam bewegen? Was für Transportmittel wird er vielleicht haben? Was sind seine Kennzeichen? Wie sieht er aus? Weil wir müssen vor diesem Mann Bescheid wissen. Wir müssen ganz genau wissen, was ihn alles auszeichnet, damit wir uns vor ihm schützen. Wie können wir uns vor ihm schützen? Und warum ist der Dajjal die größte Fitna, die größte Versuchung, von der Erschaffung Adams bis zum Tag des Gerichts. Es wird keine größere Fitna geben als den Dajjal. Lebt der Dajjal jetzt und hat er zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt? Und da werden wir auch einen Exkurs, einen ganz kleinen Exkurs machen. Ist Ibn Sayyad, ist er der Dajjal? Weil es gab einen Mann in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Menschen haben gedacht, er ist schon der große Dajjal. Aber wir werden darauf eingehen, aber nicht in diesem Unterricht. Wie heißt er? Ibn Sayyad. Viele Gelehrte, viele Gelehrte, wie zum Beispiel auch Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, sagt, dass Ad-Dajjal das erste große Zeichen der Stunde ist. Viele haben auch gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das erste große Zeichen der Stunde. Aber Allah weiß es am besten, es ist Dajjal. Denn wenn die großen Zeichen kommen, so kommen sie schnell und hintereinander, wie wir das auch erwähnt haben, wie diese Kette, ja, mit Perlen dran. Und wenn sie durchgeschnitten ist und du hältst runter, so fällt eine Perle nach der anderen schnell herunter. Und wenn es jetzt so wäre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erste große Zeichen wäre, dann wären die großen Zeichen schnell hintereinander gekommen. Und deswegen sagen die Gelehrten, oder die meisten Gelehrten sagen, der Dajjal ist das erste große Zeichen. Also, so müssen wir auch wissen, wenn der Dajjal morgen erscheinen würde, in unserer Zeit, morgen erscheinen würde, so wäre der Tag des Gerichts auch nicht mehr fern. Natürlich ist das wieder jetzt relativ. Was bedeutet nicht fern? Das können wir nicht sagen. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann würden die großen Zeichen schnell hintereinander kommen. Und wir würden in einer großen, und wir sind schon in einer großen Fitna, aber das wäre dann die größte Fitna, die wir erleben würden. Und das werden wir auch zeigen. Aus all diesen Fragen, die wir vorhin erwähnt haben, und Gründen, die dahinter stecken, ist es für uns sehr interessant, dass wir über Dajjal sprechen. Denn wie gesagt, er ist das erste große Zeichen der Stunde. Wann wird Dajjal erscheinen? Zu welchem Zeitpunkt? Gibt es ein bestimmtes Datum, wann er erscheinen wird? Es gibt kein Datum, wann Dajjal erscheinen wird. Es gibt keine genaue Zeitangabe, wann Dajjal erscheinen wird. Aber wir können Ereignisse erwähnen, die darauf hinweisen, dass der Dajjal nicht mehr fern ist. Und hierzu werden wir, wie wir auch schon gemacht haben, und ich habe gesagt, wenn wir diesen Unterricht durchgehen, viele Sachen werden sich oft wiederholen, aber wie wir auch wissen, die Erinnerung nützt dem Gläubigen. Hierzu werden wir ein paar kleine Zeichen, alaikum salam, ein paar kleine Zeichen erwähnen, die auf den Tag des Gerichts hindeuten. Denn wenn diese Zeichen eintreffen, so sind die großen Zeichen nicht mehr fern. Und einige haben wir schon erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Menschen darum wetteifern, die Moscheen auszuschmücken. Jetzt sagt mir, ist das der Fall oder nicht? Ihr müsst nicht in die islamischen Länder fahren, um euch die Moscheen, die prachtvollen Moscheen anzugucken. Jede neue Moschee, die in Deutschland gebaut wird mit Minarett, guckt von drin, wie sie aussieht. Jede Moschee. Und das zeigt auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig ist. Die Menschen wetteifern darum, die Moscheen auszuschmücken. Es gibt am 3. Oktober in Deutschland Tag der offenen Moschee. In ganz Deutschland Tag der offenen Moschee. Wir haben das erlebt. Die Menschen kommen in die Moschee, die Nicht-Muslime kommen in die Moschee. Was wird gemacht? Es wird gezeigt, hier, das ist der Mimber, das ist hier Mosaik. Und es wird über die Moschee gesprochen, über die Wände wird gesprochen. Es wird nicht darüber gesprochen, was überhaupt das Ziel der Moschee ist. Es wird darüber gesprochen, der Kronleuchter. Und wirklich, es wird in Hessen, wo manche Brüder hier herkommen, der Kronleuchter da, den müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr da wart. Nur den Kronleuchter haben sie, so habe ich es gehört, Allahu alim, aus einer sicheren Quelle, 21.000 Euro für den Kronleuchter. In Heringen wird es jetzt eine noch größere gebaut. Ja. Deswegen, wir sehen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist wahrhaftig. Weiter sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das Vertrauen verloren geht, also unter den Menschen verloren geht, so erwartet den Tag des Gerichts. Wenn das so ist, dann können wir jetzt schon auf den Tag des Gerichts warten. Denn sogar das Vertrauen ist in die vertrauenswürdigen Menschen ist verloren gegangen. Die Menschen haben an jeden Zweifel. Keiner vertraut mehr keinem. Bei dem musst du aufpassen, bei dem musst du aufpassen. Früher, wenn du gesagt hast, der ist Muslim, zum Beispiel du willst was bei ihm kaufen und du sagst, der ist Muslim, das war wie ein Vertrag. Das bedeutet, er wird nicht lügen, er wird 100% über die Sache, wenn das defekt hat, wird er alles sagen. Einmal hat Imam Abu Hanifa, rahimahullah, bei einer Frau etwas gekauft. Und diese Frau hatte über diese Sache keine Ahnung. Ich glaube, das war Stoff, Allah weiß am besten. Auf jeden Fall, er hat eine Sache gekauft und die Frau hat das unter Wert verkauft. Und wisst ihr, was Abu Hanifa, rahimahullah, gemacht hat? Er hat gesagt, der Preis muss höher. Dann hat sie den Preis höher gemacht, er hat gesagt, noch höher. Die hat den höher gemacht, er hat gesagt, noch höher. Hat sie noch höher gemacht, dann hat er gesagt, das ist der wahre Wert dieses dieser Sache, jetzt kaufe ich das. Er wollte es nicht kaufen. Das ist im Islam normalerweise erlaubt. Wenn du eine Sache von irgendwo erwirbst und du, das ist so gesehen wie Handel. Ja? Aber er hat das nicht gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wenn die Erdbeben sich verbreiten, so wartet auf den Tag des Gerichts. Heute sehen wir in etlichen Ländern, in islamischen Ländern, Erdbeben ohne Ende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird eine Zeit kommen, wenn die Menschen den Salam sich gegenseitig geben, aber nur noch aufgrund der Tatsache davon, dass sie sich kennen. Heute ist das der Fall. Wir wissen, der ist Muslim, also wir denken es an seinem Aussehen, aber wir geben ihm nur Salam, wenn wir ihn kennen. Wenn wir ihn nicht kennen, dann geben wir auch kein Salam. Das ist der Fall. Wir sehen das. Und was wir auch, diesen Hadith haben wir schon erwähnt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vor der Stunde werden die Menschen zum Beispiel begraben, sinngemäß, und man geht an dem Grab vorbei und man sagt, oh, wäre ich diese Person. Heute ist das der Fall. Man hat so viele Probleme und man sagt sich, ach, wäre ich diese Person. Wie kann man einen Toten beneiden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, diese Dunya wird nicht zu einem Ende kommen, bevor ein Mann mit einer Frau Unzucht auf der Straße begeht. Und der Beste zu dieser Zeit wird der sein, der ihnen sagt, hättet ihr euch doch nur hinter dieser Mauer versteckt oder hinter dieser Wand. Er sagt nicht, hört auf damit, was macht ihr, das ist Sinna, das ist dies, das ist das. Wenn du sowieso heute in Deutschland sagst, das ist Unzucht, boah, was ist das denn für einer, voll der Radikal. Unzucht, dieses Wort, das gibt es gar nicht mehr in Deutschland. Und es gibt kein Unzucht mehr. Freiheit, heute wird Unzucht Freiheit genommen. Heute, es gibt Länder auf der Welt, Wallahi, es gibt Länder auf der Welt, dort sagen die Leute noch nicht mal, ey, mach das nicht. Geh an diese Urlaubsorte, Spanien oder wo die Studenten sich treffen, die machen das dort am Strand. Keiner sagt zu keinem, mach das nicht. Ich habe heute in der Arbeit über den Schulen geredet, das ist abscheulich, was die machen, und der wollte mich bedroht zu schlagen. Also, dass sie Rechte haben und alles Mögliche. Das ist normal, wenn sie das machen. Diese Sachen, die wir erwähnt haben, zeigen erst einmal, dass es eine Mu'jiza vom Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die zeigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig ist. Zweitens, es ist nicht nur eine Warnung von Allah, dass die Menschen sich klar machen sollen, bald, Leute, bald trifft der Tag des Gerichts ein. Das ist nicht nur eine Warnung von Allah, sondern es ist auch eine Barmherzigkeit an die Menschen. Dass wir überhaupt gewarnt werden von Allah. Ja, wir werden gewarnt von Allah. Durch den Propheten, durch Allah. Und es ist eine Barmherzigkeit von Allah, dass erstmal kleine Zeichen eintreffen, bevor die großen Zeichen kommen. Was würden wir machen, wenn wir keinen Prophet hätten, wenn wir nicht gewarnt werden würden, wenn einfach die großen Zeichen oder gar keine Zeichen kommen würden und ad hoc der Tag des Gerichts trifft ein und du stehst dort und du wusst von gar nichts. Ja, aber die Gesandten sind gekommen und haben uns gewarnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gekommen und hat uns gewarnt. Und Allah hat uns erst die kleinen Zeichen gegeben, dass wir dann uns klar machen, guck mal, 90%, 95% ist schon eingetroffen. Vielleicht kommt der Dajjal morgen. Und das alles sind für uns Chancen, Tauba zu machen. Jetzt, wo wir zu Dajjal kommen, zu dem eigentlichen Thema, ist es wichtig für uns zu wissen, dass wir nicht diejenigen sind, Ahlus Sunnah sind nicht diejenigen, die ihren Aql, die ihren Verstand über die Beweise Quran und Sunnah stellen. Sondern wenn wir über Dajjal reden, reden wir nur mit Beweisen. Und Beweise sind für uns nicht, was hat der Gelehrte gesagt, oder der hat so und so viele Jahre studiert, oder der ist Islamwissenschaftler. Für uns sind Beweise Quran und Sunnah mit dem Verständnis des Salafus Salih. Das bedeutet, hier gibt es nur einen Weg, um über Dajjal zu sprechen. Den Weg von Wahi, von Offenbarung. Das heißt, wir können nur authentische Hadithe nehmen, um über Dajjal zu sprechen. Man kann nicht nach seinem Kopf reden und sagen, der Hodja meinte, TV ist Dajjal. Hast du gehört, boah, der Hodja, der ist voll schlau, der hat gesagt, TV ist Dajjal. Wir sagen, Subhanallah, ja? Von wo hat er diese Sache? Dann sagen wir, lass mal diesen Hodja. Er selber kann zu einem Dajjal werden, Wenn er so weiterredet und die Menschen von der Wahrheit wegbringt, kann er selber ein Dajjal werden. Nicht der große Dajjal, aber ein Dajjal. Wir haben gesagt, man kann Personen auch Dajjal nennen. Das heißt, egal was ich persönlich über Dajjal in diesem Vortrag jetzt und in den nächsten Vorträgen, Bismillah, Inshallah, sage, so muss ich Beweise dafür bringen, von Koran und Sunna. Sonst ist es abzuweisen. Der Dajjal ist darüber, man muss darüber im Klaren sein, dass der Dajjal für die Menschen, für die Menschheit, die größte Versuchung ist, die größte Fitna von der Erschaffung Adams, des ersten Menschen, a.s., bis zum Tag des Gerichts. Nicht nur für die Muslime, guck mal, nicht nur für die Muslime, für die ganze Menschheit ist er die größte Versuchung. Denn er wird schnell die Menschen überzeugen, ganz schnell, dass sie seine Anhänger werden. Lass uns einige Fitan, einige Versuchungen und Prüfungen angucken, die die Muslime durchgemacht haben, damit wir verstehen, wir haben schon große Prüfungen durchgemacht, große Versuchungen hat die islamische Umma schon durchgemacht. Wie kann etwas kommen, was noch größer ist? Was haben die Muslime durchgemacht? Um nur einige kleine Beispiele zu nennen. Stellt euch vor, die Versuchung von Pharaon, als er die männlichen Säuglinge alle tötete, um seine Nachkommenschaft, um sein Blut länger zu machen. Und er hat sich selbst als Gott bezeichnet. Und diejenigen, die ihn nicht angebetet haben, hat er sofort töten lassen. Ohne Wenn und Aber, ohne zu zögern. Seine eigene Frau hat er mit Haken an die Brüste aufhängen lassen. Seine eigene Frau. Doch der Dajjal wird eine größere Versuchung als Pharaon sein. Oder die Muslime haben den Mord von Omar, von Uthman, von Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihn allen, durchgemacht. Ja, das waren Versuchungen. Versuchungen in der islamischen Umma. Fitan, die drei Besten, die dann am Leben waren, sind ermordet worden. Ermordet. Und der Dajjal wird eine größere Fitna sein. Sahaba gegen Sahaba gegeneinander gekämpft. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Fitna, Versuchungen. Der Dajjal wird eine größere Fitna sein. Oder als die Tataren in Bagdad eingedrungen sind und dort die Muslime abgeschlachtet haben und in den Straßen wie Flüsse von Blut waren, das war Fitna für die Muslime. Das waren Versuchungen, schwere Zeiten. Und der Dajjal wird eine noch größere Fitna sein. Erinnert euch an die Kreuzzüge, wo die Muslime gefoltert und zermetzelt wurden. Ja, erinnert euch an die Kreuzritter, als sie eingedrungen sind überall und die Frauen vergewaltigt haben, die Muslime abgeschlachtet haben. Das waren schwere Zeiten für die Muslime. Aber der Dajjal wird eine noch größere Fitna, eine noch größere Versuchung sein. Wie können wir das so sicher sagen, dass der Dajjal so eine große Versuchung sein wird? Ganz einfach. Indem wir Auskunft darüber von dem haben, der nicht nach seinen Gelüsten redet. Vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Denn was er sagt, ist Offenbarung. In dem Hadith bei Muslim von Hisham ibn Amir, radiallahu anhu, steht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, von dem Zeitpunkt, als Allah die Erde erschuf und als er Adam, alaihi salam, erschuf und alles bis zum Tag des Gerichts, gibt es keine größere Fitna von den Fitan als die Fitna des Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das. Die Wichtigkeit, das zeigt die Wichtigkeit, dass wir über Dajjal Bescheid wissen müssen. Und dass es etliche Hadith über ihn gibt, zeigt auch, dass er eine wichtige Rolle in unserer Religion hat. Nicht, dass er wichtig ist, sondern dass es wichtig ist, dass wir ihn erkennen, dass wir uns vor ihm schützen. Und wenn es nicht wichtig wäre, wie kann es dann sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar über seine Haare uns berichtet hat, wie seine Haare aussehen werden? Das zeigt, dass wir ihn ganz genau kennen müssen. Und wie wir schon hörten, haben alle Propheten das gemacht, dass sie vor Dajjal gewarnt haben. In dem Hadith bei Bukhari und Muslim berichtet von Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, der sagte, eines Tages stand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vor die Menschen und hat an Allah Lob ausgesprochen, so wie man an Allah Lob ausspricht. Und sagte, O ihr Menschen, Ich warne euch vor dem Dajjal. Und wisst, dass vor dem Dajjal alle Propheten von Adam bis heute gewarnt haben. Sogar Nuh, a.s., warnte seine Umma vor dem Dajjal. Und schaut mal, Nuh, wie viele Anhänger hatte Nuh? Manche sagen 8, manche sagen 10. 8, 9 Leute, 10 Leute. Und trotzdem hat er sie gewarnt vor dem Dajjal. Sogar Nuh, a.s., warnte seine Umma vor dem Dajjal. Aber ich werde euch etwas von dem Dajjal berichten, was noch kein Prophet seiner Umma berichtete. Wisset, dass der Dajjal blind ist, aber unser Herr ist nicht blind. Und schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erniedrigt eigentlich. Er gibt ihm so viele Kräfte und Mächte, aber er ist blind, er kann nicht mal sehen vernünftig. Ja? Er hat so viel Kraft, kriegt er von Allah subhanahu wa ta'ala, also augenscheinlich, kann er so viele Sachen machen, aber er ist blind. Er kann nicht vernünftig sehen oder hat eine sehr starke Sehschwäche, sagen manche. Jetzt gibt es hier zwei Fragen für uns. Was für eine Weisheit steckt dahinter, dass alle Propheten vor Dajjal gewarnt haben, aber er erst vor dem Tag des Gerichts erscheinen wird? Also erst nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Warum haben alle Propheten vor ihm gewarnt, aber er wird gar nicht in deren Zeit kommen? Und die zweite Frage: Wenn er so eine große, nicht nur eine große, wenn er die größte Fitna ist, warum ist er im Koran nicht erwähnt? Die Antwort auf die erste Frage, also warum alle Propheten vor ihm gewarnt haben, da können wir sagen, sie wussten, wie groß seine Fitna ist, dass er die größte Fitna ist, aber sie wussten nicht, dass er nicht in ihrer Zeit aufkommen wird. Woher verstehen wir das? Das verstehen wir aus einem Hadith, der bei Muslim von An-Nawas ibn Saman ist, und ein Auszug aus diesem Hadith, weil der Hadith ist lang, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn der Dajjal herauskommt, während ich unter euch bin, so werde ich sein Gegner auf eurer Seite sein. Aber wenn er nach mir erscheint, so soll jeder Gläubige sich selbst beschützen und Allah wird jedem Gläubigen helfen. Aus diesem Hadith verstehen wir, dass anfangs der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber nicht wusste, ob der Dajjal in seiner Zeit jetzt erscheinen wird. Weil er sagte, wenn er aufkommt, wenn ich da bin, Tahir, wenn er aufkommt, wenn ich da bin, so werde ich sein Gegner sein. Aber wenn er nicht da ist, so soll jeder Gläubige sich schützen. Und daher verstehen wir, dass die anderen Propheten auch nicht wussten, wird der Dajjal jetzt kommen oder nicht. Die zweite Sache, warum der Dajjal nicht im Koran erwähnt ist, so gibt es hier zwei Aussagen von den Gelehrten. Manche sagen, er ist nicht mit Namen erwähnt, aber die Mufassirin, das heißt die Koraninterpretatoren, haben gesagt, es wird auf ihn hingedeutet. Also indirekt ist er erwähnt. Und zwar in der Sura, in Sura An'am, Sura 6, Vers 158, wird auf ihn hingedeutet. Die Ayah ist so: Am Tag, an dem einige Zeichen deines Herrn eintreffen, soll der Glaube an sie niemanden nützen, der nicht vorher geglaubt oder in seinem Glauben Gutes gewirkt hat. Und manche Gelehrten sagen, diese Ayah bezieht sich auf den Hadith von At-Tirmizi, wo Abu Huraira radiallahu anhu folgendes berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, weil in der Ayah, ich wiederhole nochmal, am Tag, an dem einige Zeichen deines Herrn eintreffen, soll der Glaube an sie niemanden nützen. Das heißt, der Glaube wird keinem mehr nützen, der nicht vorher geglaubt hat oder in seinem Glauben Gutes gewirkt hat. Und manche der Hadith ist dann so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn drei Dinge auftreten, wird niemandem das nützen, was er dann glaubt, wenn er nicht vorher geglaubt hat. Das heißt, wenn drei Dinge eintreffen, wird niemandem der Iman nützen, wenn er nicht auch vorher geglaubt hat. Er hat gesagt, Dajjal, Ad-Darba, dieses Vieh, darüber werden wir auch sprechen, und das Aufgehen der Sonne aus dem Westen. Wenn diese drei Dinge passieren, nützt der Glaube nur denen, die auch vorher geglaubt haben. Andere Gelehrte sagen, Dajjal ist nicht direkt und auch nicht indirekt im Koran erwähnt, gar nicht. Und sie sagen, warum ist das so? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit erniedrigt. Er zeigt ihm, dass er keinen Wert hat. Ja? Er will ihn im Koran nicht erwähnen, um ihn klein zu machen halt. Jetzt könnte man sagen, warum wird Allah die Menschen so einer schweren Prüfung aussetzen? Warum wird er sie in so eine schwere Versuchung hineinbegeben? Warum macht Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache? Erstens muss man immer wissen, man fragt nicht, warum macht Allah das so und so. Sondern Allah ist derjenige, der die Menschen fragen wird. Und Allah macht, was er will. Aber wenn man nach der Weisheit fragt, wenn man sagt, wo ist die Weisheit dahinter? Dann kann man sagen, ganz einfach, damit man sieht, wer die Wahrheit spricht und wer lügt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ankabut, in den ersten Versen, Elif Lamim, meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß sagen, wir glauben? Und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Meinen sie, wir lassen die in Ruhe, nur weil sie sagen, wir glauben? Und wir stellen sie nicht auf die Probe? Viele Gelehrte haben das gesagt, als sie dieses Thema vorbereitet haben, über Dajjal, haben viele Gelehrte gesagt, sie wussten nicht, was für eine große Fitna er ist. Also wie groß wirklich dieser Ausmaß dieser Fitna ist. Also sie wussten zwar, er ist eine große Fitna, aber wie groß wirklich diese Fitna ist, was für ein Ausmaß, das werden wir in den nächsten Unterrichten und ein Teil davon in diesem Unterricht sehen. Ich möchte euch nur ein wenig zeigen, was für eine große Fitna uns in den nächsten Unterrichten erwarten wird. Damit das auf uns dann einwirkt, dass wir uns dann darauf vorbereiten, nicht auf die Unterrichte, sondern auf Dajjal vorbereiten. Dass wir unseren Iman stärken. Warum wird er so eine große Fitna sein? Zu welcher Zeit wird er aufkommen? Er wird in einer Zeit aufkommen, wo die Menschen materielle Notdürfte haben. Das heißt, sie haben nichts mehr. Armut, also Notdürfte, nichts ist mehr da. Und dann kommt der Dajjal und sagt zum Himmel, lass es regnen. Und der Regen kommt herab. Und er sagt zur Erde, bring deine Früchte hervor. Und die Früchte kommen. Schaut euch mal diese Zeit an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, und Ibn Kathir klassifizierte ihn so, also als authentisch, vor dem Erscheinen des Dajjal wird es 3 Jahre geben. In dem ersten Jahr wird Allah subhanahu wa ta'ala dem Himmel befehlen, 1/3 von dem Regen zurückzuhalten. Das heißt, auf der ganzen Welt wird, wie es normal regnet, 1/3 weniger. Ja? Ein Teil abgeht, das wird in 3 geteilt, 1 Teil davon weg. Bleiben nur noch 2 Teile. Und der Erde wird er, subhanahu wa ta'ala, befehlen, 1/3 der Früchte, beziehungsweise das, was aus ihr herauskommt, Obst und Früchte und Gemüse, zurückzuhalten. Das ist 1/3 weniger zu essen auf der Erde, im ersten Jahr. In dem zweiten Jahr wird er, subhanahu wa ta'ala, dem Himmel befehlen, 2/3 vom Regen zurückzuhalten. 2/3. Bevor der Dajjal kommt, 2/3 weniger. Und der Erde wird er befehlen, 2/3 von Früchten zurückzuhalten. Und in dem dritten Jahr wird er, subhanahu wa ta'ala, dem Himmel befehlen, den ganzen Regen zurückzuhalten. Und der Erde wird er, subhanahu wa ta'ala, befehlen, alle Früchte zurückzuhalten. Bis zu dem Grad, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass auf der Erde jedes Tier, jeder Haiwan sterben wird. Und stellt euch vor, dann kommt Dajjal in so einem schweren Moment und versucht die Menschen. Er stellt sie auf die Probe. Beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala stellt die Menschen auf die Probe durch Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter in dem Hadith, am größten wird die Fitna, wenn er zu den Beduinen kommt. Denen ihre Kamele, denn bei den Beduinen ist das so, die Kamele, die leben davon. Die leben von ihren Kamelen. Wenn ihr mal guckt, es gibt Reportagen, die sind in der Wüste nur mit ihren Kamelen. Die kriegen davon Milch, Wasser, also die Kamele brauchen auch Wasser. Alles von den Kamelen, Essen. Also das ist deren Haupteinnahmequelle, sage ich mal. Der Prophet sagte, am größten wird die Fitna, wenn er zu den Beduinen kommt. Und dann sagt er, Dajjal, was meint ihr, wenn ich eure Kamele zum Leben erwecken würde und sie fett wären, also richtig Fleisch an sich hätten? Würdet ihr dann an mich glauben? So werden sie sagen, natürlich werden wir dann an dich glauben, denn niemand kann auferwecken außer Allah. Niemand kann Tote auferwecken außer Allah. Und dann werden die Satane, die Shayatin, sich in diese Kamele verwandeln und sie werden an ihn glauben. Und er wird zu einem Mann kommen und sagen, was denkst du, wenn ich deine Eltern zum Leben erwecke? Würdest du dann an mich glauben? Und der Mann wird sagen, natürlich würde ich dann an dich glauben. Denn nur Allah kann auferwecken. Und dann werden sich die Satan in die Eltern von ihm verwandeln und der Mann wird dann an ihn glauben und von seinen Anhängern sein. Schaut euch die Schwere dieser Versuchungen an, die Schwere dieser Prüfungen. Diese Versuchungen sind sehr groß, aber Allahs Gerechtigkeit ist viel größer. Und er, subhanahu wa ta'ala, hat uns klare Anzeichen gegeben, also die zeigen, wer der Dajjal ist. Sodass jeder wissen muss, das ist doch Dajjal und nicht der, der die Toten auferwecken kann. Jeder kann diese Zeichen sehen, ob er Analphabet ist oder nicht. Ob er lesen kann oder nicht. Da zählt nur Iman. Auf seiner Stirn stehen die Buchstaben Kafira, Kafir. Sodass jeder Kafir lesen kann. In diesem Moment werden diese physikalischen Gesetze, die dann gelten, ob man sein ganzes Leben lang gelernt hat, Arabisch Professor war, aber kein Iman hat, so kannst du in diesem Moment das nicht lesen. Und wenn du Iman hast und Beduine bist und gar keine Ahnung von Alphabet, so wirst du das lesen können. Das ist Allahs Gerechtigkeit. Dajjal wird nach einiger Zeit zu den Menschen gehen und dazu rufen, dass sie an ihn glauben sollen und dass er der Herr ist. Anfangs wird er nur sagen, ich bin ein Prophet. Und nachher wird er sagen, ich bin euer Rabb, euer Gott. Und sie werden an ihn glauben. Und er wird dem Himmel befehlen, Regen herabzusenden. Und der Erde wird er befehlen, die Früchte hervorkommen zu lassen. Bis zu dem Grad, dass die Menschen ihr Vieh auf diese Weiden schicken werden. Und sie werden sagen, noch nie war unser Vieh so dick und so fett. Und die Prüfung geht noch weiter. Er kommt zu anderen Menschen in einem anderen Dorf oder in einer anderen Stadt und sagt, glaubt an mich, ich bin euer Herr. Und sie werden sagen, nein, du bist Dajjal. Weil sie werden die Anzeichen kennen, sie werden sagen, nein, du bist Dajjal. Und dann wird er dem Himmel befehlen, keinen Regen zu geben. Und der Erde wird er befehlen, keine Früchte zu geben. Schaut mal, diese Menschen glauben. Aber dafür, dass sie glauben, werden sie noch augenscheinlich für die Menschen im Allgemeinen, härter bestraft. Obwohl sie glauben, werden sie schweren Prüfungen ausgesetzt. Es geht ihnen schon schlecht, es wird ihnen noch schlechter gehen. Aber das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er halt guckt und prüft. Nur weil sie sagen, sie glauben, nein, sie werden auf die Probe gestellt. Was für eine Weisheit dahinter steckt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise und Allwissende. Und für uns ist das auch ganz wichtig, diese Sache, denn wir leben in einer Zeit des Materialismus. Wir leben in einer Zeit des Materialismus. Und auch wir selber sind materiell. Wir haben Kleidung, aber wir brauchen mehr Kleidung. Wir haben elektrische Sachen, aber wir brauchen immer bessere, neuere Sachen. Und wenn wir dieses Problem nicht jetzt lösen, dass wir unabhängig sind von diesen materiellen Sachen, dass unser Herz unabhängig ist von diesen Sachen, dann ist der Korb abgefahren. Wie sollen wir dann uns von diesen Sachen lösen, wenn Dajjal kommt? Wenn wir Essen brauchen, da brauchen wir keine Elektrik, da brauchen wir Essen. Wie sollen wir uns dann von diesen Sachen lösen? Und jemand, der unabhängig in seinem Herzen ist, ist in Wahrheit der, der frei ist. Von allen Sachen ist er frei. Und der, das hat Ibn al-Qayyim gesagt, und der sich immer seinen Bedürfnissen hingibt, ist in Wirklichkeit derjenige, der im Gefängnis ist. Denn das ist so. Du siehst eine Sache, dein Herz schlägt danach, du gehst dorthin. Du bist ein Sklave deiner Bedürfnisse. Aber derjenige, dessen Herz stark ist und nichts unabhängig braucht, er braucht nichts, also an materiellen Sachen, der ist in Wahrheit frei. Und wir müssen auf diese Sache bereit sein. Wir müssen für diese Sache bereit sein. Und noch eine Sache wollen wir zeigen, was für eine Prüfung das wird. Und diese Sachen sind keine Märchen. Das steht bei Imam Muslim. Könnt ihr nachlesen. Bei Imam Muslim von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, ist überliefert, dass er sagt, Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn Dajjal erscheint, wird ein Mu'min sich ihm entgegenstellen und auf ihn zugehen. Und es werden ihn, also diesen Mann, die Anhänger des Dajjals aufhalten und ihn fragen, wohin gehst du? Wohin willst du? Wohin gehst du? Und er wird sagen, ich gehe zu dem, der erschienen ist. Er will ihn herabwerten. Er sagt noch nicht mal, er sagt, ich gehe zu dem, der erschienen ist. Er sagt nicht mein Herr, sowieso nicht. Und er sagt auch noch nicht mal Dajjal. Er sagt einfach, ich gehe zu dem, der erschienen ist. Anfangs. Dann fragen sie ihn, meinst du nicht, dass das der Herr ist? Das ist unser Herr, das ist unser Rab. So, wie kannst du so reden nach dem Motto? Und er antwortet ihnen, es ist bekannt, weil sie sagen ja zu ihm, denkst du nicht, das ist der Herr? Und er sagt dann zu ihnen, es ist bekannt, wer der Rab ist. Es ist bekannt, wer der Herr ist. Und dann wollen sie ihn töten. Und einer von ihnen sagt, nein, tötet ihn nicht. Ihr wisst doch, dass unser Herr, der Dajjal meint er damit, uns befohlen hat, dass wir niemanden töten dürfen. Dann werden sie ihn zu Dajjal bringen. Dajjal wird ihn fragen, glaubst du, dass ich dein Herr bin? Er wird sagen, nein, du bist ein Lügner, du bist Dajjal. Und er wird sagen, du bist Dajjal, auf den Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hingewiesen hat und über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns informiert hat oder über den er erwähnt hat. Aber er, hier ist auch eine Weisheit, er, dieser Mann, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nie gesehen, aber er hat gesagt, der uns berichtet hat. Was heißt das? Er kennt die Hadith. Das bedeutet wieder, die Ahlul Hadith, die an Hadith festhalten, werden vielleicht einer von denen wird dieser Mann sein. Dann wird Dajjal wütend und wird befehlen, ihn zu schlagen. Und der Mann wird geschlagen von den Anhängern. Er wird geschlagen. Dann wird er sagen, glaubst du jetzt, dass ich dein Herr bin? Und der Mann sagt weiter, nein, ich glaube das nicht. Du bist Dajjal. Dann wird Dajjal befehlen, dass eine Säge geholt wird. Ja, er wird sagen, bringt eine Säge. Und sie werden diesen Mann vom Kopf an, wie die Leute von Surat al-Buruj, die Leute des Krams, er wird vom Kopf an bis unten durchgesägt. Durch die Mitte durch. Er wird vom Kopf bis durch die Mitte durchgesägt. Und auf dem Boden wird er dann dort liegen in zwei Hälften. Und der Dajjal wird durch ihn durchgehen, durch die Mitte durchgehen, durch diese zwei Hälften. Wie das die heutigen Magier machen. Ja? Die machen diese Effekte, diese Illusionen. Die Satane zeigen das diesen Menschen in diesem Licht. Und guck mal, was für eine Versuchung das ist. Für die Menschen. Die Menschen sehen das. Die sagen dann, guck mal, unser Rab, was der machen kann. Die sagen nicht, das ist Dajjal. Weil die sehen das als Wahrheit. Und dann wird Dajjal sagen zu diesem Mann, steh auf. Und dann steht der Mann auf und ganz normal. Er ist ganz normal. Und auch natürlich lebendig. Dajjal wird ihn dann fragen, glaubst du jetzt, dass ich dein Herr bin? Er wird sagen, bei Allah, Wallahi, das, was du mir jetzt angetan hast, hat meine Überzeugung nur gestärkt, dass du Dajjal bist. Dieser Mann wird zu den Menschen sagen, wisset, das, was er mir jetzt angetan hat, kann er mit keinem mehr machen. Diese Option, also diese Sache, hat er von Allah nur einmal bekommen. Das kann er nur bei einem machen. Ruft ein, dass er das nochmal macht. Er wird es nicht machen können. Ruft jemanden. Und dann wird Dajjal wütend werden. Und er wird versuchen, ihn seinen Kopf abzuschlagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird seinen Nacken von diesem Mann aus Kupfer machen. Sodass er ihn nicht köpfen kann. Er wird ihn nicht köpfen können. Und dann wird Dajjal wütend sein, wird ihn an Hände und Füße nehmen und ihn ins Feuer schmeißen. Er hat ja diese zwei Flüsse mit sich. Einer ist Feuer, einer ist Wasser. Aber das Feuer ist ein Fluss von Jannah. Und er wird ihn da reinschmeißen. Und in echt ist der Mann in Jannah. Aber für die Menschen, die denken, er ist im Feuer. Und das ist die Fitna. Das ist die Fitna. Weil in den Augen dieser Menschen hat der Dajjal gesiegt. Und das ist die Fitna dahinter. So groß wird die Fitna sein. Ein Mann, guck mal, ein Mann, ein Gläubiger, ein Mu'min, hat so viel Anstrengung gegeben, so gegen ihn, so hart, Diskussion hin und her, Schlägerei, in zwei Hälften, Kopf ab, also versucht, alles Mögliche. Und trotzdem, in den Augen der Menschen, hat trotzdem Dajjal gesiegt. Deswegen die größte Fitna. Die größte Fitna. Aber natürlich hat in Wirklichkeit dieser Mann gesiegt. Und nicht nur das, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter am Ende dieses Hadiths, Dieser Mann wird die höchste Stufe der Shahada bei dem Herrn der Welten haben. Die höchste Stufe der Shahada. Deswegen, wenn wir uns vorbereiten auf diese Sache, wenn wir unabhängig sind von dieser Dunya, wenn unser Herz nur für Islam schlägt, erstens gibt das Mut, das zerstört die Feigheit. Ihr könnt dazu Bücher von Ibn al-Qayyim al-Jawziya lesen. Das zerstört die Feigheit im Herzen. Du hast keine Angst vor gar nichts, nur vor Allah. Von nichts und niemandem. Keine Regierung, keine Polizei, kein egal was. Und wenn solche Sachen auftreten, wenn du dich mit Islam beschäftigst, dann weißt du, das ist Dajjal. Und du bist dann in der Lage, dich diesem Dajjal entgegenzustellen. Aber wenn du alles Mögliche machst und betest fünfmal am Tag und hier und da und du fährst zweigleisig und ab und zu guckst du vielleicht auch, keine Ahnung, wie heißt der, dieser, der die Löffel verbiegt, Uri Geller und all diese Leute und bist selber davon beeinflusst und dann kommt so ein Dajjal, lässt Regen da und dies und das und dann sofort, ich bin dabei, sein Anhänger, Bart weg und yallah, gib mir auch Essen, dies und das. Ja, natürlich. Aber wenn du Bescheid weißt, dann sagst du, du bist der Dajjal, einfach in sein Gesicht. Und in den nächsten Vorträgen werden wir noch weiter sehen, wie groß die Fitna von Dajjal ist und wir werden noch Anzeichen von ihm sehen und durchmachen, wie sie nach der Allah. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr jetzt fragen oder Ergänzungen oder. Ja, der Antichrist. Auf Deutsch wird das mit der Antichrist bezeichnet. Lügner. Ja, der größte Lügner, der Antichrist. Der Holz Gold verwandelt hat mit seinem Gerede. Er sagt den Leuten, das ist Gold, die werden das glauben. Aber also das wird auch so aussehen. Illusionär so. Illusionär, ja. Deswegen sagen die Gelehrten zu einem, der vorne in Erde ist und der auch die Leute betrügt und so, du bist Dajjal. Warum? Nicht, weil er Dajjal ist, sondern weil er Dajjal ist, weil er die Leute mit Wissen oder so versucht, in Irre zu führen. Weil er diese Eigenschaften hat, vom Lügen und all solche Sachen. Es gibt viele Gelehrte, die widerlegen die Sufis mit dieser Geschichten von Dajjal. Weil die sagen, subhanallah, ihr glaubt jetzt an einen Sheikh, der fliegt, der macht dies, Wunder, was weiß ich. Ihr glaubt an ihn, subhanallah. Wie werdet ihr nicht an Dajjal glauben? Ihr glaubt jetzt schon an Dajjal sein, Akida. Ja. Das ist schon Dajjal.